ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. ثم أما بعد، تكلمنا في الدرس السابق بارك الله فيكم عن عدم جواز إنشاد الضالة في المسجد، وعن عدم جواز البيع والشراء في المسجد، وعدم إقامة الحدود في المساجد، وتكلمنا كذلك عن جواز ضرب الخيمة في المسجد للمريض ولغيره، وكذلك لا بأس أن يلعب الناس في المسجد في يوم العيد كما كان في زمن النبي صلى الله عليه وسلم. واليوم إن شاء الله نتابع مع الحديث الذي يلي، هو الحديث 46 بعد 200. بارك الله فيكم. فريقس مال هم فيا über bestimmte Handlungen gesprochen, die verwehrt sind in der Moschee. Und zwar, dass man etwas sucht, was man verloren hat. Das darf man nicht in der Moschee tun. Und zweitens, man darf auch nicht kaufen und nicht verkaufen in der Moschee. Kauf und Verkauf, Handel in der Moschee darf man nicht. Die Strafen dürfen auch in der Moschee nicht vollstreckt werden. Man kann in der Moschee ein Zelt bauen, ein kleines Zelt, damit die Leute I'tikaf machen, oder damit man, wenn man krank ist, da könnte man ihn dort besuchen, kein Problem. Und es können ein paar Leute, die spielen in der Moschee, zum Beispiel wie diese Abyssinier, die mit Schwertern und sowas gespielt haben in der Moschee, es ist kein Problem. Das haben wir das Ganze erklärt voriges Mal, und heute machen wir weiter mit Hadith 246. وعن عائشة قالت رضوان الله عليها أن وليدة سوداء كان لها خباء في المسجد، فكانت تأتيني فتحدث عندي الحديث. يعني الحديث كمالت هذا، يعني تكملة لهذا الحديث. إذن كانت وليدة سوداء، أي جارية سوداء، كان لها خباء، يعني كان لها مكان الخباء، وهو الخيمة من الوبر أو غيره في المسجد، كان عندها خيمة في المسجد تسكن فيها. وكانت تأتي عائشة رضوان الله عليها وتحدثها. أما قصة هذه المرأة، فأن هذه المرأة كانت جارية سوداء. الوليدة تسمى وليدة لأنها ولدت هكذا، يعني هي وليدة لما ولدت سمى وليدة، وهي الجارية، وهي الجارية، وهنا استخدمت لي الجارية. الأمة السوداء هذه كانت لحي من العرب، فأعتقوها فكانت معهم، يعني كانت جارية في حي من أحياء العرب فأعتقت فبقيت معهم. فخرجت صبية لهم عليها وشاح أحمر من سيور، سيور أي جلد، من جلد، فوضعته، يعني وضعته في مكان أو وقع منها، فمرت حدأ. الحدأ هو هذا الطائر الذي يقتل في الحل والحرم، وهو ملقى، يعني هو على الأرض، فمو هو من جلد، من جلد هو مزين، فالحدأ حسبته لحما فانقضت عليه وأخذته، أخذت هذا الوشاح فخطفته، فالتمسوه فلم يجدوه، فقالوا للجارية أنت. ففتشوها حتى فتشوا قبلها، وبينما هم يفتشوها فإذا أتت الحدأة ورمت السيور الوشاح، شافت أنه ما نأكل فرمته. فوقع بينهم، فقالت: هذا الذي اتهمتموني فيه وزعمتم وأنا منه بريئة، وهو ذا. فجاءت هذه المرأة إلى النبي صلى الله عليه وسلم فأسلمت. قالت عائشة: فكان لها خباء في المسجد أو حفش، فكانت تأتيني فتحدث عندي، فكانت لما تجلس عندها تقول: ويوم الوشاح من تعاجيب ربنا، ألا إنه من دارة الكفر نجاني. يعني هذا من معجزات، صار مثل معجزة معها أنها يعني هذا الوشاح. فكانت عائشة تقول لها: ما شأنك؟ لا تقعدين إلا قلت هذا. فحدثتها، يعني كانت تقول دائما الجارية كل ما بتجلس تقول: ويوم الوشاح من تعاجيب ربنا، ألا إنه من دارة الكفر نجاني. في هذا الحديث دلالة على إباحة المبيت والمقيل في المسجد، إلا إذا كان فيه مفسدة. إذا كان فيه مفسدة فلا يباح. وبعض أهل العلم لا يبيح أصلا الطعام والشراب والمبات في المسجد، مثل الإمام مالك ما يبيح ذلك. انتبهوا، لمن ليس له مسكن من المسلمين، رجلا كان أو امرأة، ولا بأس بضرب الخيمة في المسجد. وفي هذا الحديث، طبعا المؤلف لم يذكر ذلك، في هذا الحديث دلالة جواز دخول المرأة المسجد حتى ولو كانت حائضا، لأن المرأة هذه أكيد كانت تحيض، أكيد كانت تحيض. فإذا كانت تحيض أين كانت تبقى وهي ما عندها مكان؟ فذلك لا بأس بأن تدخل المسجد حتى الحائض، والله تعالى أعلم. طبعا هنا ليس منطوقا، وإنما إن شاء الله فيه دلالة على ذلك. كذلك بارك الله فيكم، جواز أن تخدم المرأة في المسجد، أن تنظف وكذا، أن هذه المرأة كانت تنظف المسجد وتخدم في المسجد. وكذلك جواز أن يذكر الإنسان في هذا الحديث، جواز أن يتكلم الإنسان عن شيء في الماضي يعني أدى به إلى أو جعله يسلم، أو كان السبب، كان هذا الشيء سببا، هذا الفعل أو العمل سببا في دخوله الإسلام، كما هذه المرأة: ويوم الوشاح من تعاجيب ربنا. وفيه كذلك بارك الله فيكم أن الله سبحانه وتعالى يظهر الحق وينصر المظلوم سبحانه وتعالى. طبعا في هناك أمور أخرى، ولكن يكفينا هذا إن شاء الله. الذي المهم في هذا الموضوع، لأنه بحثنا في باب المساجد، أنه لا بأس بأن يكون حفش أو خباء في المسجد، خيمة من وبر تكون في المسجد، ولا بأس للإنسان اللي ما عنده مسكن أنه يبقى هناك، طبعا كما ذكرت في غير مفسدة. مو يأتي واحد الآن يقول: إيه خلاص النبي صلى الله عليه وسلم فعل، يلا كل واحد يجيب، والله واحد جاينا يحط له خيمة ويلا بدي يقعد في المسجد. لا، هذا ليس علي. امبارح الساعة 12 بالليل يرن علي الباب، وين؟ قال: والله جايين احنا من منشن. ماذا تريد؟ قال: والله بدنا ناكل وبدنا تساعدونا وننام. قلت له: والله آسف سامحني. طب هؤلاء من هم؟ قلت له: انت من وين؟ هو يتكلم تونسي. ولا قال لي: انا عراقي. لما كذب علي هكذا، والله لو كنت بدي ساعده بطلت ساعده، لأنه كذب. واحد يكذب في مثل هذا سيكذب في أكبر من ذلك. فذلك المسألة ليست بارك الله فيكم أنه الإنسان يقول لا وكذا وهذه الأمور، نسأل الله السلامة. واللي كتير عامل حاله يعني لا يتساعد المسلمين، يلا ودي معك على البيت وخلاص انتهى الموضوع، عابر سبيل. وخاصة في مثل هذه الآونة والأوقات، نسأل الله السلامة. تذكر الرجل اللي اتانا إلى المسجد هنا، قال: يا أخي ساعدوني وكذا، وهي تترك أخوكم للذئاب، فساعدناه، فآخر شيء راح اشترى فيها حشيش، نسأل الله السلامة. طيب بارك الله فيكم، حديث 246 Es gab eine Sklavin, Aisha hat überliefert, dass eine schwarze Sklavin ein Zelt in der Moschee gehabt hat. Und sie kam immer zu Aisha und sie hat ihr ihre Geschichte erzählt. Natürlich, es gibt für diese Überlieferung eine Geschichte, das ist bei Al-Bukhari. Barakallahu fikum, es gab eine schwarze Sklavin. Und diese Sklavin war bei den Arabern. Bei sozusagen ein arabischen Stamm. Die Leute haben sie freigelassen. Sie war keine Sklavin mehr. Aber sie ist geblieben bei ihnen. Und eines Tages, sie war auf dem Weg und ein Mädchen, sie hat so ein Al-Wishah, das ist wie Schal. Wie Schal, aber man tut das an Gürtel, wie Gürtel. Und da macht man von diesem Wishah oder von diesem Gürtel, da macht man drauf Perlen und Schmuck. Auf jeden Fall, das war aus Leder. Das war aus Leder. Und es gab einen Vogel. Ein Vogel, das heißt Al-Hada'a. Der hat das gesehen. Der hat das gesehen. Dieser Vogel hat das gesehen. Weil dieses Mädchen das verloren hat. Und dann kam dieser Vogel und er hat gedacht, der Vogel hat gedacht, dass dies Leder Fleisch wäre. Der hat das genommen. Dann kamen die Leute, wo ist der Gürtel oder wo ist dieser Schal von dem Mädchen? Die haben das nicht gefunden. Da haben sie gesagt, ah, du hast das geklaut. Da hat sie ihnen gesagt, nein, ich habe das nicht gemacht. Die haben gesagt, doch, du hast das geklaut. Und die haben sie sozusagen durchsucht. Auch die haben ihre Genitalien durchsucht. Das wird, sie haben alles durchsucht bei ihr. Während sie das gemacht haben, dann kam dieser Vogel und er hat diesen Schal oder diesen Gürtel geworfen. Und die haben das gesehen, dass der Vogel das genommen hat und so weiter. Als sie das sahen, da hat sie ihnen gesagt, diese Sklaven, da hat sie ihnen gesagt, das war was ihr wolltet? Dann haben sie gesagt, ja. Dann ist sie zum Propheten gegangen, weil sie diese Ungerechtigkeit gesehen hat. Die ist zum Propheten gegangen und sie hat den Islam angenommen. Und die hat immer gesagt, als sie mit Aisha zusammen war, sie hat ihm gesagt, وَيَوْمَ الْوِشَاحِ, das ist der Tag von Schal oder von diesem Gürtel, das war ein Wunder von Wunder Allahs oder von Wunder unserer Herren. Und damit bin ich von der Kufr gerettet worden. Das wird durch diese Geschichte, durch diesen Schal oder diesen Gürtel, habe ich den Kufr verlassen. Und ich bin Muslima geworden. Das ist diese Barakallahu fikum Überlieferung. Diese Frau, als sie zum Propheten kam, sie hat weder Eltern gehabt, noch Familie gehabt, sie hat gar nicht. Wo könnte sie bleiben? Dann ist sie in der Moschee geblieben und es gab ein Zelt in der Moschee und sie war in diesem Zelt geblieben und sie hat lange dort geblieben. Für uns aus diesem Hadith ist der Beweis, dass man in der Moschee schlafen kann. Und dass man, wenn man keinen Platz hat, dann kann man in der Moschee bleiben. Da kann man in der Moschee bleiben. Aber natürlich unter einer Bedingung, dass wir keine Versuchung haben, dass wir nicht dadurch etwas Schlechtes verursachen, sondern Gutes. Und der Beweis auch für uns ist hier, dass man ein Zelt in der Moschee haben darf. Aber da können wir aus diesem Hadith noch etwas anderes lernen. Nebenbei jetzt. Ja? Obwohl der Autor von Subhanahu wa Ta'ala das nicht hier erwähnt hat. Aber das heißt, eine Frau, wenn sie auch ihre Menstruation hat, wenn sie eine Periode hat, die darf sich in der Moschee aufhalten. Sie darf sich in der Moschee aufhalten. Warum? Weil diese Frau eine junge Frau war. Und bestimmt hat sie ihre Periode. Und wenn sie nur in der Moschee bleibt, was macht sie dann in dieser Zeit, wenn sie Periode hat? Schläft sie draußen? Nein, sie hat nur diesen Platz gehabt. Dazu, Barakallahu fikum, wir können aus diesem Hadith lernen, dass Allah subhanahu wa ta'ala demjenigen, dem ungerecht getan wird, hilft und unterstützt, subhanahu wa ta'ala. Weil Allah subhanahu wa ta'ala hat dieser Frau geholfen. weil sie mit ihr Unrecht getan haben. Drittens, man kann erzählen, wie man zum Islam gekommen ist. Und man kann Allah dafür danken. Und da hat diese Frau gemacht. Da hat sie immer erzählt. Und da hat sie immer dieses Gedicht gesagt. وَيَوْمَ الْوِشَاحِ مِنْ تَعَاجِيبِ رَبِّنَا أَلَا إِنَّهُ مِنْ دَارَةِ الْكُفْرِ نَجَّانِي. Das war ein Wunder für mich, dass ein Vogel diese Schal bringt und er wirft das, während die Leute mich durchsucht haben. Deshalb, barakallahu fikum, man kann daraus auch mehrere Sachen lernen, aber für uns ist wichtig hier diese zwei Sachen. Erstmal, man kann in der Moschee bleiben, schlafen, man kann ein Zelt haben, wenn natürlich die Versuchung ausgeschlossen wird. Das heißt nicht für uns jetzt, barakallahu fikum, eine Person hat keinen Platz und der kommt und der tut seine Matratze in der Moschee, ich will hier schlafen. Sagen wir, was tust du da? Der sagt, ja, ich will hier schlafen, der Prophet hat das erlaubt. Nein, der Prophet hat das erlaubt unter Bedingungen, aber nicht wie heute. Heute kommen Leute, die wir nicht kennen und nicht wissen, was sie tun. Gestern 12 Uhr nachts oder 1 Uhr nachts, so zwischen 12 Uhr und 1 Uhr, klingelt es bei mir. Salam alaikum. Und nicht einmal, 10 Mal vielleicht, 20 Mal. Was ist los in dieser Zeit? Ausgerechnet auch gestern wollte ich früh schlafen. Ich bin um 11 ins Bett gegangen. Ja, dann klingelt's. Ja, was ist? Salam alaikum, alaikum salam. Ja, wir wollen hier schlafen. Ich habe gesagt, ja, aber bei uns geht nicht, dass man hier bei Moschee schläft. Zweitens, woher kommt ihr? Wer seid ihr? Dann haben sie gesagt, ja, wir sind auf der Durchreise von München und wir wollen nach Hamburg. Ich habe einen gefragt, der mit mir gesprochen hat, woher kommst du? Er hat gesagt, aus Irak. Und er spricht Tunesisch. Und ich, Alhamdulillah, Rabbim, ich kenne Iraker von einem Tunesier, sozusagen, ich kann das differenzieren. Als er gelogen hat, dann habe ich gewusst, dass die Sache nicht sauber ist. Ich habe gesagt, tut mir leid. Der wollte essen und schlafen und wir sollten ihn noch vielleicht mit Geld unterstützen. Warum? Aufpassen, barakallahu fikum. Nicht, dass man die religiösen Gebote missbraucht, wie manche Leute das tun. Und wenn man sagt, nein, aber was ist das, ein Moslem auf der Durchreise? Okay, nimm ihn mit nach Hause. Du hast eine Wohnung, nimm ihn mit. Kein Problem. Aber die Moschee muss sauber bleiben. Wallah, wir haben vor einem Jahr ungefähr oder anderthalb Jahren, es kam zu uns jemanden, der hat gesagt, der wäre von dieser Da'wah und Tabligh Jama'at. Und der hat so ein großes Turban und ein richtiger Gewand und sein Gebetteppich war auf seinem Arm und seine Gebetskette 2 Meter lang und sein Stock und sowas. Und der hat gesagt, ich bin euer Bruder. Ihr müsst mir helfen. Ja, dann wurde er geholfen, ja? Wisst ihr, was er mit diesem Geld gemacht hat? Er hat Drogen gekauft. Er hat Hasch gekauft. Mit dem Drogen, was er von den Brüdern bekommen hat als Hilfe. Und ausgerechnet diese Person habe ich nochmal getroffen. Diese Person habe ich nochmal getroffen in Erfurt. Der wollte dort auch Geld sammeln. Deshalb aufpassen, barakallahu fikum. Nicht jeder, der heute sozusagen sich gut macht und sowas. Ich weiß, dass wir vielleicht manchmal Unrecht tun. Aber das ist die Wahrheit. Es gibt Leute, die das missbrauchen. Wer ist diese Person, die zu uns gekommen ist? Wer sind diese Leute? Oder wer ist diese Person, die in der Moschee bleiben will? Weißt du? Nein. Und dann passiert etwas, dann geht das auf deinen Kopf. Deshalb soll man aufpassen. Das heißt, dass die Leute in der Moschee sich aufhalten oder übernachten, das ist in Ordnung. Aber unter Bedingungen. Und wenn wir wissen, dass dies vielleicht zu Problemen führen kann, dann nicht. Wo man sagt, nein, Muslime und sowas, okay, du hast eine Wohnung, nimm ihn mit. Alhamdulillah, haben wir kein Problem. Al-Hadith. السابع والأربعين بعد المئتين عن أنس رضي الله عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم البصاق في المسجد خطيئة وكفارتها دفنها، متفق عليه، أي رواه البخاري ومسلم. والحديث بارك الله فيكم دليل على أنه لا يتنخم ولا يبصق الإنسان في المسجد، وإن كان فاعلا فإما عن لا يجوز له عن يمينه ولا اتجاه القبلة، ما يجوز أن تبصق اتجاه القبلة، يعني هذا الاتجاه ما تبصق، ولا عن يمينك ولا هذا الاتجاه لا تبصق في المسجد. وإذا الواحد عنده لابد أنه يبصق فبردائه أو يخرج منديلا لا بأس ويبصق فيه على يساره، لأنه بارك الله فيكم من تنخم في المسجد أو من تنخع في المسجد فلم يدفنه فسيئه. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: وجدت في مساوي أمتي النخاعة تكون في المسجد لا تدفن. وفي سنن سعيد بن منصور عن أبي عبيدة بن الجراح أنه تنخم في المسجد ليلة، انتبه، تنخم في المسجد ليلة فنسي أن يدفنها حتى رجع إلى منزله، فأخذ شعلة من نار ثم جاء فطلبها حتى دفنها، وقال: الحمد لله حيث لم تكتب علي خطيئة الليلة. إذا لمن ترك النخامة أو النخاعة في المسجد أو البصاق في المسجد، فذلك بارك. أما الآن نحن عندنا يكون بساط، يعني ما فيك تدفنها كذا في البساط، فكيف تدفنها؟ إما تأخذ طرف ثوبك أو يعني تبصق في طرف ثوبك خير ما تبصق في المسجد، أو تأخذ منديل وتبصق في المنديل. هذا فيه المحافظة على نظافة المساجد، المحافظة على نظافة المساجد. بارك الله فيكم. حديث 247. أنس überliefert, er sagte, der Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam sagte, dass Spucken oder Schleimspucken in der Moschee eine Sünde ist. Und die Sünde dafür ist, dass man das mit Sand bedeckt, begrabt. Das ist bei Al-Bukhari Muslim. Was bedeutet dieses Hadith? Das heißt, du darfst eigentlich in der Moschee, wir wissen das, du darfst nicht in Richtung Qibla spucken oder auf der rechten Seite. Und wir wissen das Hadith. Ein Imam oder ein Mann hat Imam gemacht für sein Volk. Und der hat gespuckt in Richtung Qibla. Der Prophet sagte, du darfst kein Imam mehr sein, weil er das gemacht hat. Und der Prophet hat einmal auf die Wand Spucke gefunden, was trocken war, das wird Schleim. Der hat das weggemacht, salawatullahi wa salamu alayhi. Die Moschee muss sauber gehalten werden. Die Moschee muss sauber gehalten werden. Da darf man nicht die Moschee schmutzig machen. Und deshalb, wenn jeder kommt und spuckt in der Moschee und dann lässt das, dann werden wir später schlechten Geruch haben in der Moschee und so weiter. So, barakallahu fikum, sagte der Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam auch, der hat gesagt, von schlechten Taten, was meine Umma macht, ist, dass sie in der Moschee spucken und dass sie das nicht begraben. Früher waren die Moscheen aus Sand. Der Boden war Sand oder Boden, normal, Erde. Aber heutzutage haben wir Teppiche. Teppiche. Du kannst nicht auf Teppich spucken und du kannst das nicht begraben. Was machst du? Du machst das entweder in ein Taschentuch, du kannst Taschentuch rausholen und in Taschentuch auf der linken Seite spucken drinnen. Oder wenn du überhaupt nicht hast, dann lieber deine Klamotten benutzen, als dass du in der Moschee spuckst. Das bedeutet, die Moschee ist wichtiger als deine Person in diesem Zusammenhang. Aber leider, bei den meisten ist das umgekehrt. Für seine eigenen Sachen macht er alles das Beste, aber für die Moschee nicht. Möge Allah uns bewahren. Das ist eine Art, barakallahu fikum, Respekt vor der Moschee. In Sunan von Sa'id ibn Mansur, hört mal diese Überlieferung, wie schön das ist. أبو عبيدة رضوان الله عليه، أبو عبيدة بن الجراح. Der hat einmal gespuckt in der Moschee und der hat das nicht begraben unter Sand oder unter Erde. Und er ist nach Hause gegangen nachts. Der hat sich erinnert, ich habe gespuckt, der hat Feuer genommen und er ist zurück in die Moschee gegangen. Er hat gesucht, wo das war und er hat das begraben. Und dann hat er gesagt, Alhamdulillah, das ist keine Sünde für mich heute geschrieben. Das wurde keine Sünde geschrieben. Weil wenn du die Spucke oder Schleimspucke gemacht hast in der Moschee und du hast das nicht begraben, dann wird das als Sünde geschrieben. Da sollte man aufpassen. Und wir haben gesagt, Barakallahu fikum, in den anderen Hadithen, was wir schon erklärt haben in der Moschee, dass man, als wir in Al-Khushu', wenn man spuckt, dann links, links. Und wenn man auf dem Boden nicht begraben kann, die Spucke, dann sollte man entweder Taschentuch benutzen, das ist kein Problem. Sagt man, ja, im Gebet darf ich ein Taschentuch holen? Ja, du darfst. Weil der Prophet im Gebet, der wollte spucken, der hat keinen Platz. Ja, der hat sein Ende des Kleides genommen und der hat das drinnen gemacht. Salawatullahi wasalamu alayhi. Das heißt, für uns ist, man sollte nicht in der Moschee spucken und man darf das nicht machen. Wenn man unbedingt das macht, dann auf der linken Seite. Und heute, weil die Moscheen Teppiche haben, dann barakallahu fikum, Taschentuch holen und das tun. Wa an Anas qal, 48 بعد المئتين, an Anas qal, qal Rasulullah sallallahu alaihi wa sallam, لا تقوم الساعة عفوا لا تقوم الساعة حتى يتباهى الناس في المساجد. الله أكبر. لا تقوم الساعة حتى يتباهى الناس في المساجد. أخرجه الخمسة إلا الترمذي وصححه ابن خزيمة وهو في صحيح أبي داود. أي لا تقوم الساعة حتى يتفاخر الناس في المساجد فيقول الواحد مسجدي خير من مسجدك علوا وزينة وغير ذلك. أي من أشراط الساعة أن يتباهى بالمساجد بالقول والفعل كالمبالغة في التزيين والبناء. فلذلك فيه كراهة هذا الأمر. والحديث 249 عن ابن عباس قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما أمرت بتشييع أبو داود وحبان. نأتي إليه بعدكم. أي أنه من أشراط الساعة سيبني الناس سيتفاخر الناس بالمساجد من ناحية العلو والكبر ومن ناحية المبالغ الطائلة التي وضعوها في المساجد ومن ناحية الزينة وليس من ناحية العلم والتقوى والإيمان. والله هذا الذي نراه اليوم. مسجدنا كلف يقول لك 5 ملايين 7 ملايين، مسجدنا 20 طابق كبير، مسجدنا خير مسجدكم. طيب كيف خير مسجدكم؟ عندنا الضوء الواحد حقه 40,000 أورو. طيب عندكم طلبة علم، عندكم تقوى، تروح المسجد بدع ومعاصي وذنوب، فنسأل الله السلامة. وهذا من أعلام النبوة، ما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى. بارك الله فيكم. 248. Anas sagte, der Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam sagte, die Stunde wird nicht eintreffen. Die Stunde wird nicht eintreffen, bis die Leute prahlen in ihren Moscheen. Angeben. Was bedeutet das? Erstmal die fünf haben das überliefert, außer At-Tirmidhi. Das wird Abu Dawud, Ibn Majah, An-Nasa'i und Ibn Khuzaimah hat das als Sahih eingestuft. Das wird, die Stunde wird nicht eintreffen, bis die Leute sagen, ja, unsere Moschee ist größer als eure Moschee. Unsere Moschee ist höher als eure Moschee. Unsere Moschee ist schöner als eure Moschee. Und das ist ein Zeichen der Stunde. Das wird ein Zeichen vor dem letzten Tag. Der Prophet sallam spricht durch die Offenbarung Allahs. Und subhanallah, schaut mal, die Lage heute. Man sagt, unsere Moschee hat 5 Millionen gekostet. Das ist so schön, wir haben so große Moscheen. Aber was sind die anderen Moscheen? Die sind keine Moscheen. Wenn kein Minarett und kein Kuppel auf Moschee ist, dann ist das keine Moschee für die Leute. Aber was bringt uns ein Minarett und ein Kuppel? Und da drinnen sind nur Bid'ah. Und die Leute sind gegeneinander und Versuchungen. Und dass die Leute ihre Religion nicht lernen, möge Allah uns bewahren. Ist das, was wir erleben oder nicht heute? Mit Sicherheit, wir erleben das. Unsere Moschee ist schöner. Einer hat gesagt, wir haben für eine Lampe in unserer Moschee, Lampe, wir haben, oder Licht. Wir haben für Licht in unserer Moschee 40.000 Euro gezahlt. Für die Toiletten 200.000 Euro. Mashallah. Und was habt ihr für Wissen gemacht? Was habt ihr für Wissen in diesem Zusammenhang gemacht? Was habt ihr den Leuten beigebracht? Ist das nur Platz? Sag mal, schaut mal, wie schön das ist. Brunk hat man in der Moschee. Möge Allah uns bewahren. Deshalb ist es unbeliebt, dass man die Moscheen als Architektur macht. Das wird als Gemälden macht. Sondern die Moscheen sollten Plätze sein, damit man Bescheidenheit zeigt. Damit man lernt, damit die Herzen zusammen sind. Und nicht, dass man nur Bauwerke macht und am Ende gar nicht. Möge Allah subhanahu wa ta'ala uns bewahren. طيب. وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما أمرت بتشييد المساجد ما أمرت بتشييد المساجد أخرجه أبو داود وصححه ابن حبان وهو صحيح وتمامه تمام الحديث قال ابن عباس لتزخرفنها كما زخرفت اليهود والنصارى سبحان الله والتشييد في الحديث رفع البناء وتزيينه بالشيد أي بالجص يعني بالبلوك إيه؟ والحديث ظاهر في الكراهة والتحريم لقوله كما زخرفت اليهود والنصارى فإن التشبه بهم محرم لذاته لأن التشبه محرم بهم لذاته لا يجوز من تشبه بقوم فهو منهم فلذلك المقصد من بناء المسجد أن يقي الناس من الحر والبرد أما أن يزين فتشتغل القلوب بالزينة ولا تشتغل القلوب بذكر الله وبطاعة الله فلا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم لأنه إذا زين المسجد فستنظر الناس فقط إلى الزينة التي في المسجد ولن تخشع في الصلاة ولن تخشع في المسجد قال المهدي في البحر: إن تزيين الحرمين لم يكن برأي ذي حل وعقد، برأي ذي حل ذي حل وعقد، ولا سكوت رضا أي من العلماء، وإنما فعله أهل الدول الجائرة من غير مؤاذنة لأحد من أهل الفضل، وسكت المسلمون والعلماء من غير رضا. أنا بعض الناس يقول لك شلون، يقول لك شوف الحرم كيف مزين، من قال لك هذا؟ هذا العلماء راضين بهذا الكلام؟ ما أمرت أي لا تفعل ذلك. وأخرج البخاري من حديث ابن عمر أن مسجده أي مسجد النبي صلى الله عليه وسلم كان على عهده مبنيا باللبن، وسقفه الجريد وعمده خشب النخل، فلم يزد فيه أبو بكر شيئا، وزاد فيه عمر، وبناه على بنائه في عهد رسول الله باللبن والجريد، وعاد عمده خشبا، ثم غيره عثمان فزاد فيه زيادة كثيرة، وبنى جدرانه بالأحجار المنقوشة والجص، وجعل عمده من حجارة منقوشة، وسقفه بالساج. وهذا قال ابن بطال: وهذا يدل على أن السنة في بنيان المساجد القصد وترك الغلو في في تحسينها. فقد كان عمر مع كثرة الفتوح في أيامه وكثرة المال عنده لم يغير المسجد عما كان، وكان يقول عمر: أكن الناس من المطر، أكن الناس، يعني فقط الناس تعطيهم مكان حتى ما ينزل عليهم المطر. وأول من زخرف في المساجد الوليد بن عبد الملك في آخر عصر الصحابة، وسكت كثير من أهل العلم خشية الفتنة، فقط للفتنة سكتوا، ما كان يريدوا يعملوا فتنة مشان هالموضوع. ولكن الأصل في المسجد، انتبه، الأصل في المسجد أن يكون، بارك الله فيكم، قصدا أن يكون شيء عادي تدخله الناس، يعني يكون فيه دفى، يكون فيه شيء جميل، شيء جيد، ولا يزين، ولا توضع فيه الأموال وتوضع فيه الأموال الباهظة، لا، بارك الله فيكم. الوليد بن عبد الملك لا يوضع في المسجد الأموال الباهظة، ولا يشيد المسجد كما يفعل البعض، ولا تشيد المساجد كما يفعل البعض. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: إذا سخرفتم مساجدكم، طبعا هو موقوف على أبي الدرداء والله أعلم، ومنهم من قال أنه مرفوع بحكم المرفوع إلى النبي صلى الله عليه وسلم: إذا زخرفتم مساجدكم فالدمار، إذا زينتم مساجدكم فالدمار عليكم، الله يدمركم. وشوفوا اليوم المساجد كيف تزين يا أخوة، من ذهب وفضة وقباب، ولا حول ولا قوة إلا بالله، مع أن الأصل في المسجد أن يكون قصدا، حتى يشعر الإنسان بالطاعة ويشعر بالخشوع، وليس يدخل الإنسان من أجل أن يتفرج على بناء المسجد، قل لك شوف شو كبير وهنا وكذا وهذه الأمور، لا لا. يقول الإنسان: طيب أنا عندي مصاري وأستطيع، عندي فلوس وأستطيع، نعم لا بأس، ولكن لا تسرف، لا تسرف في أمور عادية معروفة عندنا. يعني مثلا هنا في ألمانيا ماذا نحتاج المسجد؟ نحتاج قاعة كبيرة تكون للصلاة، يكون فيها تدفئة، يكون فيها لا بأس، يكون فيها بالصيف تبريد تكييف طالما عنده الإنسان، لا بأس، جزا الله خيرا. الأبساط يكون لون واحد، ما يكون فيها هذه الزخارف، الحيطان تكون لون واحد، ما يكون فيها زخرفات، الشبابيك هذه إلى غير ذلك، بارك الله فيكم. فهذا هو الأصل، بارك الله فيكم، جزاكم الله خيرا، في المساجد، في المساجد، بارك الله فيكم. فإذا ما أمرت بتشييد المساجد، وإذا زينتم مساجدكم فالدمار عليكم، فنسأل الله السلامة. شوفوا يا أخوة اليوم كيف صار الأمر بين الناس، نسأل الله السلامة. مسجدنا أكبر، مسجدنا كلف كذا، مسجدنا كلف كذا، ولك حبيبي المسجد هو لماذا المسجد يا أخوة؟ المسجد هو للصلاة، أولا لعبادة الله، للصلاة، للعلم، والاجتماع المسلمين على الخير فقط. أما والله بدنا مسجد نعمل فيه حفلة الفاينختن، ومسجد نجيب الأولاد يغنوا ويرقصوا، ومسجد نعمل رحلات واختلاط وكذا، وهذا أصلا ليس للمساجد. فنسأل الله السلامة. المساجد لتربية المؤمنين وتربية الأجيال، وليس من أجل التجارة. المساجد ليس من أجل والعياذ بالله أنه يجلس الناس فقط على التلفزيون ويعمل المسجد مقهى كما هذا الحاصل اليوم. والمساجد لا يقوم عليها الجهال، إنما يقوم عليها طلبة العلم والعلماء حتى تؤدي دورها. أما المسجد لما يقوم عليه جهال ما يكون مسجد. فنسأل الله السلامة، وهذا حالنا لا يخفى على أحد. بارك الله فيكم. حديث 249 ابن عباس رضوان الله عليه sagte, der Prophet Muhammad صلى الله عليه وسلم sagte, ich wurde nicht befohlen, passt auf, ich wurde nicht befohlen, dass ich die Moscheen hoch baue, dass wir übertreibe im Bau, dass ich im Bau übertreibe. Ich wurde so nicht befohlen. Was bedeutet das? Das heißt, ich wurde befohlen, dass man die Moscheen bescheiden baut. Ibn Abbas sagte, Ibn Abbas, bei Allah, ihr werdet die Moscheen beschmücken wie die Juden und die Christen. Das wird wie die Juden und die Christen ihre Synagogen und Kathedralen sozusagen beschmücken und Prunk bringen, Gold und Silber und groß, und Turm muss groß sein. Er werde das Gleiche tun und Allahu Akbar, als der Prophet Muhammad SAW zwischen uns wäre. Ey Wallah, als ob er zwischen uns wäre. Das wird, ihr werdet nur an Bau der Moschee, an Bau der Moschee euch konzentrieren und nicht mehr an den Sinn einer Moschee. Und das ist klar. Wir dürfen die anderen nicht nachmachen. Weil nachmachen anderer ist nicht von unserer Religion, ist es verboten an sich selbst. Wenn sie etwas tun in ihrer Religion oder in ihren Gewohnheiten, dürfen wir nicht nachmachen. Und die haben in ihre Kirchen Bilder geholt und die haben Statue gebaut. Möge Allah subhanahu wa ta'ala uns bewahren. Und die Juden auch haben das in ihren Synagogen. Aber wir Muslime, wir dürfen das eigentlich nicht tun. Wir dürfen das eigentlich nicht tun. Was sollte der Muslim sein? Wie sollte die Moschee sein? Die Moschee sollte ein Platz sein, dass man dort betet. Wie war die Moschee vom Propheten? Hört mal, bei Al-Bukhari. Die Moschee vom Propheten, das war, barakallahu fikum, aus Erde gebaut. Die Steine, die waren aus der Erde. Mörtel, die waren aus Mörtel, aus Erde. Und das Dach von der Moschee war aus Palmenästen. Palmenästen. Und die Säulen waren aus Palmen. Abu Bakr hat das Gleiche gelassen und Umar hat auch das Gleiche gelassen. Dann kam Uthman und er hat das sozusagen richtig dann gebaut mit richtigen Steinen und so weiter. Man sagt, ja, schau mal aber, wie die Moschee, die Haram geworden ist, zum Beispiel damals die Türken damals, die Osmani, Al-Uthmaniyun. Die haben das so gebaut und die haben Türme gemacht und die haben Kuppeln gemacht. Warum haben die Gelehrten hier geschwiegen? Weil sie keine Fitna haben wollten. Aber die waren nicht einverstanden damit. Die haben nicht einverstanden damit. Und der Erste, der Moscheen so gebrunkert hat, das bedeutet jetzt bronkiert hat, das heißt beschmuckt hat mit Gold und Silber, war Al-Walid ibn Abdelmelik. Al-Walid ibn Abdelmelik war er. Später von Al-Amawiyin. Der hat das gemacht. Und die Gelehrten waren damit nicht einverstanden. Aber sie haben geschwiegen. Sie haben geschwiegen, weil sie keine Probleme unter Muslimen haben wollten. Die Moschee sollte ein Platz sein, damit die Leute beten können. Das wird im Winter warm sein und im Sommer, wenn das ein bisschen kühl ist, ist gut. Umar ibn al-Khattab sagte, Akinna an-Nas, das bedeutet, mach für die Leute einen Platz, dass sie beten. Und mach nicht viel Schmuck in der Moschee. Und der Prophet, das ist von Abu Darda eigentlich. Und manche sagen, das wäre ein Hadith. Aber Abu Darda sagte, wenn ihr eure Moschee beschmückt, dann wird Allah euch vernichten. Wenn ihr eure Moschee beschmückt, dann wird Allah euch vernichten. Und schaut mal unsere Lage genau. Die Leute, die bauen die Moschee groß, hoch und unbedingt mit Minarett. Und Minarett muss so hoch sein wie Turm der Kirche. Und großen Kuppel. Ja, was hat das uns gebracht aber? Groß, große Moschee. Und dann? Tausende von Quadratmetern. Aber was ist drin? Was macht man drin? Bid'a? Bid'a? Neuerungen? Da ruft man zum Schirk, wal'iyadu billah. Oder da ruft man zu Parteien? Da ruft man, wal'iyadu billah, zu bestimmten Sachen. Was ist eine Moschee eigentlich? Eine Moschee ist ein Platz, dass die Muslime beten. Dass sie Allah allein und einzig anbeten. Dass sie ihre Religion lernen. Das wird anstatt, dass man sagt, hast du Turm oder Kuppel in deiner Moschee oder Licht für 50.000 Euro, sollte man fragen, was habt ihr von Unterricht in eurer Moschee? Was habt ihr von Dauer in eurer Moschee? Was ist der Weg? Was habt ihr von, was bietet an von Wissen in der Moschee? Das ist richtig. Wie sollte die Moschee eigentlich sein? Die Moschee sollte ein Platz sein, groß, kein Problem. Auch gut gebaut, kein Problem. Aber da darf man nicht übertreiben, indem man das mit Prunk und so weiter. Damit, wenn die Leute reinkommen und die sehen, das ist hier Gold und ein Gemälde und dort ein Bild und dort ich weiß nicht was, dann werden sie kein Gottesfurcht bekommen im Gebet. Die werden kein Khushu', kein Demut im Gebet bekommen, sondern die werden die ganze Zeit nur gucken, wie das aussieht. Schau mal, wie hoch ist und wie groß das ist. Dazu der Teppich. Wenn man Teppich auch benutzt, kein Problem. Aber der sollte einfarbig sein. Der sollte einfarbig sein. Nicht, dass die Person die ganze Zeit hier wegen dieser Muster und Streckereien, die im Teppich sind, abgelenkt wird vom Gebet. Die Sache geht nicht, barakallahu fikum. Nochmal, die Sache geht nicht um Bau und Größe und Höhe und Länge und Breite. Die Sache geht um Qualität in der Moschee. Die Moscheen müssen von wissenden Muslimen geführt werden. Und nicht, wal'iyadu billah, von Leuten, die keine Ahnung vom Islam haben. Die Moscheen, die sind keine Kantinen. Und keine Teestuben. Und die sind kein Bazar. Und die sind kein Flohmarkt. Die sind nicht dafür, die Moscheen. Die Moscheen sind, damit man Allah allein und einzig anbetet. Damit den Islam richtig lernt. Die Moscheen sind nicht für Weihnachtsfeier. Und die Moscheen sind nicht, dass die Jungen und die Mädchen zusammenkommen. Damit sie, wal'iyadu billah, am Ende Fahisha, Abscheuliches haben. Möge Allah subhanahu wa ta'ala uns bewahren. Aber der Prophet hat das uns gesagt, Wallah. Als ob er zwischen uns jetzt wäre, was wir heute zutage haben. Schaut mal, man baut. Wenn heute eine Moschee kein Minarett hat und kein Kuppel hat, da sagt man, das ist keine Moschee. Da sagt man, das ist keine Moschee. Du musst heute unbedingt ein Kuppel haben oder ein Minarett, damit die Leute sagen, das ist Moschee. Möge Allah uns bewahren. Kann man bauen, ist kein Problem. Ich habe nicht gesagt, man darf das nicht. Aber ich meine damit, man darf nicht übertreiben. Das wird, wenn eine Gemeinde, die haben nur 40.000 Euro angenommen und die können eine Moschee für 40.000 kaufen, dann kaufen sie das für 40. Und die machen eine Moschee und die beten drin. Und am wichtigsten ist das Wissen. Das wird, die Moschee ist für Wissen da, für treffende Muslime da, für das Gute da und für das Gebet da und dass wir Allah allein einzig anbeten. Nicht für etwas anderes. Die Moschee ist nicht für Exkursionen oder dass man Weihnachtsfeier organisiert oder islamischer Disco, wal'iyadu billah, oder eine Gruppe zum Fest zu bringen, damit sie spielen. بقى اللهم بفاغل إذا زينتم مساجدكم فالدمار عليكم سوزاك تدبكم في محمد صلى الله عليه وسلم وندي صحابة هابن دس زيكر تزيط als man sozusagen in der Moschee so diese Brunk und sowas bringen wollte. Möge Allah uns bewachen. 250. An Anas radiyallahu anhu قال, قال Rasulullah صلى الله عليه وسلم, عُرِضَتْ عَلَيَّ أُجُورُ أُمَّتِي حَتَّى الْقَذَاتُ يُخْرِجُهَا الرَّجُلُ مِنَ الْمَسْجِدِ رواه أبو داود والترمذي والحديث ضعيف. الحديث بارك الله فيكم ضعيف اللي هو بعض كثير من الناس تلاقيه أول ما يدخل المسجد يشوف هيك شيء القذاء هو الشيء الصغير الشيء الصغير يعني بزنة حصى كل شيء يقع في المسجد كذا يأخذه نعم ويضعه في جيبه يقول لك هذا مهر الحور العين هذا كلام باطل وكلام كله خطأ بارك الله فيكم وليس فيه شيء والحديث هنا ضعيف حديث نما 250 بارك الله فيكم أنا ساكت دي بروفيت محمد صلى الله عليه وسلم ساكت كلام ممت إيش بن فيتسيش نو Das nächste ist bei uns. حديث ضعيف اكتبه عندك ضعيف عرضت علي أجور أمتي حتى القذات يخرجها الرجل من المسجد يا بارك الله فيكم حديث 250 der prophet sagte ich habe die belohnungen für meine umma gesehen auch wenn man etwas kleines das bedeutet schmutz von der moschee rausbringt diese überlieferung ist schwach Diese Überlieferung ist schwach. Manche sagen, das ist die Brautgabe für die Huris in Jannah. Deshalb siehst du, manche, die kommen in die Moschee, wenn sie sozusagen einen kleinen Partikel in der Moschee sehen oder etwas Kleines, dann nimmt er und tut er in seine Tasche. Aber was machst du? Der sagt, ja, das sind sozusagen, wenn ich was wegnehme von der Moschee, dann ist, okay, du, wenn du die Moschee sauber machst, dann bekommst du Ajr. Nicht nur Adhan, auch sauber machen, bekommt man dafür Ajr. Ja? Aber das heißt nicht, dass man barakallahu fikum solche Sachen macht. طيب. أي إذا الواحد يحافظ على نظافة المسجد ولكن لا يظن أنه إذا أخذ شيء أنه هذا مهر حور العين أو كذا إلى غير ذلك. Auf jeden Fall das حديث überlieferung ist schwach. Wenn man zum Beispiel einen kleinen Partikel von der Moschee wegnimmt, was schmutzig, dann ist das mit Belohnung verbunden. Oder das heißt aber, die Bedeutung ist richtig allgemein. Aber nicht, dass man denkt, das ist sozusagen die Brautgabe. Al-Hadith al-Akhir, die letzte Überlieferung, inshallah, in diesem Kapitel. Und das nächste Mal fangen wir endlich mit Sifat al-Wudu. Die Art und Weise, Entschuldigung, Salah, die Art und Weise, wie man betet. An Abi Qatada, radiyallahu anhu, قال Rasulullah, صلى الله عليه وسلم, إذا دخل أحدكم المسجد فلا يجلس حتى يصلي ركعتين. Barakallahu fikum, dieses Hadith haben wir paarmals erklärt. Abi Qatada sagte, der Prophet Muhammad, صلى الله عليه وسلم, sagt, Wenn jemand in die Moschee, wenn jemand die Moschee betritt, dann darf er nicht sitzen, bis er zwei Rak'a gebetet hat. Wenn jemand die Moschee betritt, darf man nicht sitzen, bis man zwei Rak'a gebetet hat. Ja? ما معنى الحديث؟ نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن الجلوس داخل المسجد إلا بعد صلاة ركعتين وهما تحية المسجد. وهما تحية المسجد والظاهر الوجوب انتبه الآن انتبه هناك من قال لا يستحب وقالوا الدليل الأول على الاستحباب الرجل الذي كان يمر بين الصفوف يتخطى الرقاب فقال النبي صلى الله عليه وسلم اجلس فقد آذيت والاستدلال به باطل ليش؟ لأنه هذا الرجل كان في المسجد وقام يتخطى الرقاب، وليس أنه دخل من برا وجلس. واحد. الأمر الثاني، استدلوا بحديث الأعرابي الذي أتى النبي صلى الله عليه وسلم فقال له: ما علي من الصلاة؟ قال له: الخمس. قال له: فإن لا ما أزيد على ذلك. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: أفلح إن صدق. وهذا لا دليل فيه على هذا. لماذا؟ لأنه بارك الله فيكم قد وجب صلوات أخرى غير الصلوات الخمسة. مثال صلاة الجمعة واجبة ولا لا؟ طب هل داخلة في الخمسة؟ لا. طب غير الجمعة؟ يقول لك الجمعة تعوض الظهر. طيب صلاة الجنازة واجبة ولا لا؟ طب وين حديث هون الصلوات الخمسة ما نصلي الجنازة؟ قالوا فرض كفاية. طيب مشكل فرض كفاية، صلاة الجنازة واجبة كفاية أم لا؟ فإذا بارك الله فيكم الحديث هذا أنه إذا صليت الخمس وما أزيد على ذلك، هذا بمعنى الأساس في الصلوات الخمس. هذا لا يعني أنه لا يوجد صلوات أخرى واجبة، لأنه في صلاة أخرى واجبة، لأنه في أحاديث استقلت بها. والأصل عند أهل السنة والجماعة الجمع بين النصوص، الجمع بين النصوص، يعني نجمع في عنا حديث هنا حديث هنا حديث هنا نجمع بها. والأمر الثاني أن النبي صلى الله عليه وسلم علمه في وقت وبعده أتى في وقت آخر وفي صلوات أخرى، وظاهر الحديث أنه يصليها في كل الأوقات. بعض أهل العلم قالوا ما تصلى تحية المسجد، قالوا ما تصلى تحية المسجد في أوقات الكراهة، ولكن الظاهر أنها تصلى في أوقات الكراهة وغيرها. وأكثر شيء بارك الله فيكم في ذلك، يعني أكبر دليل على هذا قصة سليك الغطفاني رحمه الله رضوان الله عليه. سليك دخل المسجد فجلس والنبي صلى الله عليه وسلم يخطب على المنبر، فقال النبي صلى الله عليه وسلم له: هل ركعت ركعتين؟ أركعت ركعتين؟ قال: لا. قال: قم فاركعهما، قم فاركعهما. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: إذا دخل أحدكم المسجد فلا يجلس حتى يصلي ركعتين. وفي رواية: والإمام يخطب على المنبر. فإذا بارك الله فيكم تحية المسجد القول الراجح والصحيح فيها أنها واجبة. من دخل المسجد، طيب في الحرم شلون؟ في الحرم الطواف، ولكن بعض الطواف يصلي ركعتين حتى يجلس، وإذا دخل ولم يطوف يصلي ركعتين ثم يجلس، لأن تحية المسجد واجبة. وتحية المسجد تكون بأي صلاة، أما إذا كان في صلاة فرض وإنسان يريد يصلي المسجد، لا، تحية المسجد هي نفس الفرض تصير تحية المسجد نفسها، لأنه إذا أقيمت صلاة فلا صلاة إلا المكتوبة. والله تعالى أعلى وأعلم. بارك الله فيكم أبو قتادة رضوان الله عليه زاكته دقزنت الله صلى الله عليه وسلم زاكته فين يمان فون أويتي مشي بتغد دان دافن يستسن بس زواي ركعة قبيتت هات بس إيه زواي ركعة قبيتت هات فاس بيدوت الدس تس بيدوت من داف تس بيدوت من داف nicht sitzen wenn man die Moschee betritt wenn man keine zwei Rak'a gebetet hat. Und aus diesem Hadith kann man sagen, Tahiyatul Masjid, Begrüßung der Moschee, ist eine Pflicht in allen Zeiten. In allen Zeiten. Auch wenn die Zeiten, wenn das Gebet unbeliebt ist in der Zeit, da muss man beten. Gibt es dafür Beweis? Klar, das Hadith. Der Prophet sagte, keiner darf sitzen, bis er zwei Rak'a gebetet hat. Manche Gelehrten haben gesagt, nein. الجمهور sagen nein, تحية المسجد ist beliebt, das ist keine Pflicht. Aber was sind die Beweise dafür? Wir wollen Beweise haben. Da haben sie gesagt, das erste Beweis ist, als der Mann zwischen den Reihen lief, der Prophet sagte ihm, oder ging zwischen den Reihen ging, der Prophet sagte, sitz, du hast die Leute gestört. Aber das kann man nicht als Beweis nehmen. Warum? Weil der Mann schon in der Moschee war. Das war nicht, dass die Moschee reingekommen ist, sondern die Moschee ging zwischen den Reihen. Und nicht, dass er reingekommen ist. Sagt man, ja, aber vielleicht auch könnte er rein. Vielleicht heißt, du kannst das nicht mehr als Beweis nehmen. Das andere Hadith, da haben sie gesagt, der Prophet sallallahu alaihi wasallam kam zu ihm, ein Mann, der hat ihm gesagt, wie viele Gebete muss ich beten, muss ich? Der hat ihm gesagt, 5 Gebetszeiten. Der hat gesagt, und wenn ich nicht mehr bete, der hat ihm gesagt, wenn du auch nicht mehr betest. Und dann sagte der Prophet, er ist erfolgreich, er wird ins Paradies, wenn er die Wahrheit sagt hier, wenn er die 5 Gebete immer betet. Heißt das, wir haben nur die 5 Gebete als Pflicht? Nein. Was ist mit Salat al-Jumu'ah? Mit Freitagsgebet? Ja, da sagen sie, ja, aber Freitagsgebet ersetzt Zuhr-Gebet, obwohl es gibt keinen Beweis dafür. Aber trotzdem, sagen, ersetzt, okay, akzeptabel. Was ist mit Janaza-Gebet? Wenn jemand stirbt, müssen wir doch Janaza-Gebet beten. Müssen wir, oder? Die Nation muss. Was ist mit diesem Gebet? Wo steht das? Ist das Pflicht oder nicht? Da sagt man, ja, natürlich ist Pflicht. Okay, dann wo steht das in dem Hadith? Das steht nicht. Deshalb, barakallahu fikum, sagen die Gelehrten hier, der Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam hat ihm etwas beigebracht. Aber später kamen auch andere Verpflichtungen. Ah, oder? Der Prophet hat ihm nur bezüglich dieser 5 Gebete das gesagt. Das wird, er braucht nicht mehr als diese 5 Gebete zu beten, als 5 Gebete. Aber es gibt andere Gebete, die Pflicht sind, wie Tahiyyat al-Masjid. Und Tahiyyat al-Masjid, wenn man die Moschee betritt, dann muss man das tun. Beweis dafür, noch ein Beweis. Das Hadith ist klar. Wenn du reinkommst, dann darfst du nicht sitzen, bis du zwei Rak'ah betest. Der Prophet hat Khutbah gehalten, dann kam eine Person rein. Und er saß. Der Prophet sagte ihm, hast du zwei Rak'ah gebetet? Er sagte, nein. Der Prophet sagte ihm, steh auf und bete zwei Rak'ah. Dann sagte der Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam, wenn jemand die Moschee betritt, während der Imam auf Mimbar ist und er hält Rede, dann darf man nicht sitzen, bis man zwei Rak'ah gebetet hat. Wenn man nur überlegt jetzt, könnte das wahr sein, dass der Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam die Rede, die Pflicht ist, unterbricht, und ihm eine Sunna befiehlt, eine beliebte Handlung befiehlt? Auf keinen Fall. Auf keinen Fall. Weil wenn du Tahiyyat al-Masjid betest zum Beispiel und wir müssen dann Pflichtgebet beten, dann brichst du das ab. Brichst du das ab und dann kommst du zum Gebet. Und Khutbah zu hören ist Pflicht. Wieso hat der Prophet Muhammad s.a.w. ihm dann diesen Befehl gegeben? Wenn jemand reinkommt in die Moschee und der Imam macht Khutbah, dann muss man, bevor man sitzt, zwei Rak'ah beten, dann sitzt man. Was ist mit Haram? Das bedeutet, barakallahu fikum, das ist mit Klarheit, wenn man richtig nach den Beweisen sucht, mit Klarheit, Tahiyyat al-Masjid ist Pflicht. Wenn das eine Moschee ist, natürlich. Jetzt, was ist, barakallahu fikum, mit Haram? Mit Mekka, wenn man in die Kaaba-Moschee ist. Normalerweise die Begrüßung für Kaaba-Moschee ist Tawaf. Tawaf. Da wird, dass man um Al-Kaaba 7-mal geht. Ja, aber nach Tawaf betet man immer 2 Rak'ah. Und die zählt als Tahiyyat al-Masjid. Die zählen als Tahiyyat al-Masjid. Wenn man reinkommt und macht man kein Tawaf, dann muss man 2 Rak'ah beten, bevor man sitzt. Das heißt, wenn man in die Moschee reinkommt und da bleibt man im Stehen, da braucht man nicht 2 Rak'ah zu beten. Aber wenn man in die Moschee reinkommt und da will man sitzen, wenn man sitzt, hat man vergessen, da soll man stehen, da muss man stehen und 2 Rak'ah beten und dann wieder sitzen. Und diese Tahiyyat al-Masjid kann man mit jede 2 Rak'ah beten. Das wird angenommen, du willst die Sunna beten, zum Beispiel von Mittaggebet, das ist kein Problem. Oder Frühgebet, kein Problem. Egal, was du von 2 Rak'ah betest, ist Tahiyyat al-Masjid. Wallahu ta'ala a'la wa a'lam. Wa bihada, barakallahu fikum, qad intahayna min kitabi al-Masajid. As'al Allah subhanahu ta'ala an yuwaffiqana wa iyaakum fil khair wa yaj'alana wa iyaakum من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه مررنا بهذا الباب ببارك الله فيكم أكثر من 15 حديثا بأكثر من 15 حديثا. قلنا بارك الله فيكم أن حديث القذات حديث ضعيف، وغيرها كلها صحيحة وواحد منها حسن. فأسأل الله سبحانه وتعالى أن يتقبل منا ومنكم واجعلنا من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه. بارك الله فيكم. في هابن in diesem Thema, wir haben in diesem Thema, das wird in diesem Kapitel von dem Buch des Gebetes, Kapitel von den Moscheen, wir haben 15 oder 16 Hadithen behandelt. Ein Hadith davon war schwach, ein Hadith war Hasan und die anderen Hadithe waren alle authentisch, sahih. Möge Allah subhanahu wa ta'ala von mir und von euch annehmen. Das nächste Mal, inshallah, fangen wir an mit dem Buch des Gebetes, das weiter, aber wir machen, barakallahu fikum, die Art und Weise des Gebetes. Die Art und Weise des Gebetes, und die sind sehr viele Hadithe. Die sind, barakallahu fikum, sehr viele Hadithe, die wir behandeln werden. Möge Allah subhanahu wa ta'ala von mir und von euch annehmen, und möge Allah subhanahu wa ta'ala uns auf dem richtigen Weg befestigen. والحمد لله رب العالمين. الأخوة إذا بدهم يروحوا يستطيع يذهب، واللي عنده سؤال يسأل. نعم تفضل شيخ. خصوصا انت لما يكون حلقة علم يعني يكون افضل تحفظ ملائكة. هلا انا مثلا جيت على المسجد وهيك جاي عشان بسرق عشان بس جيت على المسجد بره وجيت على المسجد عم تعطي درس، اقعد بالدرس ولا اصلي ركعتين؟ تصلي ركعتين ثم تجلس. Wenn jemand außerhalb die Moschee gegangen ist und dass man lange draußen geblieben und dann kommt wieder während Unterricht, sollte man zwei Rak'a beten? Ja, man muss zwei Rak'a beten und dann im Unterricht sitzen. Ja. Tfadl. Al-Mawdu. القبة أصلا ما عندنا في المساجد. عليكم في مسجد الرسول صلى الله عليه وسلم كان قبعة. خطأ، هذا خطأ، مش ولكن العلماء بعرف هذا ليس من القديم. هذه القبة أتت فيما بعد النبي صلى الله عليه وسلم 200 سنة. بارك الله فيك. السؤال الثاني، ولكن العلماء تركوها خشية مسألة أخرى. خشي العلماء أنه يقعدوا يشيلوها، يجي واحد يبنيها يشيلها يحط وكذا، وهي فتصير فتنة بين المسلمين، فلذلك ما فعلوا هذا الأمر. سؤال ثاني، كان مثلا تعرف خطبات على المسجد؟ لحظة. Der Bruder sagt, du hast gesprochen von diesem Kuppel, was man auf die Moscheen hat. Wie ist das aber mit der Moschee vom Propheten? Es gibt doch Kuppel. Und auch auf Grab vom Propheten gibt es Kuppel. Erstmal, das ist nicht das Grab vom Propheten, das ist der Raum von Aisha. Ich meine, das war keine Moschee, Entschuldigung, das ist keine Moschee, sondern der Raum von Aisha. Und das Grab vom Propheten Muhammad SAW ist dort. Zweitens, das ist nicht richtig, dass man Kuppel über Grab hat. Das ist falsch. Aber die Gelehrten haben das zugelassen, weil sie Versuchungen, weil sie Fitna, Probleme zwischen Muslimen verhindern wollten. Und die haben gesagt, wenn wir jetzt das abbauen, dann kommt eine andere Person und der baut das wieder. Und der baut ab und der macht das wieder und so was, und das wird sozusagen schlecht werden. Deshalb lassen wir die Lage, wie das ist. Lieber so, als dass wir größere Probleme deswegen tun. Und der Prophet s.a.w. hat selber das gemacht mit Kaaba. النبي صلى الله عليه وسلم فعل ذلك بالكعبة. الكعبة يا أخوة ليست مبنية بناء إبراهيم عليه السلام، ولكن النبي صلى الله عليه وسلم تركها، قال لعائشة لأن قومك حديثوا عهد بكفر فخليها. نعم. سألتني مثلا أنت ركبت في الخطبة أدخل واحد ما صلى ركعتين، يعني سمع ولا على بالي ما صلى ركعتين، الإمام إيه، أما أنت لا. لا. بارك الله فيكم. Der Bruder stellt eine Frage und sagt: Eine Person kommt in die Moschee rein, während der Imam eine Rede hält, und er sitzt ohne zwei Rak'at zu beten. Darf ich ihm darf ich ihm, ja, darf ich ihm sagen, nicht als Imam, als normale Person, darf ich ihm sagen, bete zwei Raka? Nein. Als Imam ja, aber als normale Person nein. Weil du die ganze Zeit in Khutbah dich konzentrieren musst, was der Imam sagt während Khutbah. Na. إذا تستطيع تنصحهم صحوا بذلك ولكن انتبه ما تعمل مشكلة. Der Bruder sagt, wenn jemand rein in die Moschee kommt und der hat kein zwei Raka gebetet, kann ich ihm sagen, bete zwei Raka? Ja, aber mit guter Methode, nicht dass du Probleme verursachst. Na. Wudu غير الصلاة. لا ينظفه. هذا ما له علاقة. هذا ما له علاقة. نحن عم نحكي في المسجد، أما برا غير شيء. إيه ما له علاقة. Wenn man Frage hat, die zum Thema ist, dann wird beantwortet. Aber außerhalb des Themas wird nicht beantwortet. Wir reden über Moscheen, Barakallahu Fikum, und wie die Sache mit der Moschee ist. Wer hat Frage zum Thema, was wir gesagt haben, tippt eine 5 von Brüdern und Schwestern im Internet. Yarhamukallah. كلام مومنت كلام لحظة هذه مسألة أخرى الله يحفظك أي مسألة أخرى was das pray by all user to contact me شيك مية دانة فخاقن شيك مية دانة دي فير فخاقن شيكت مية ديركت لو كان سيس ايش هب اوفكمخت ولك ابني القبة اسم القبة القبة هذه القبة لا لا مو هنهم بس جابوها كان في قبلهم لأن هذا اللي دار على حول المكان هذاك القديم هذا بدي أعمل العثمانيين لا هذه القبب العثمانية شفت الفوق الحرم لما تشوف تحت في عندك حاجز صغيرة تحت هكذا بالحرم كله قباب قباب قباب ولونه بني هذا تبع العثمانيين قال الشيخ أنا عليهم نعم ما عملنا بالعثمانيين وهذيك نورمال ما عملناها شريك نورمال مو لا بارك الله فيك بارك طيب اذا بدكم تروحوا روحوا ثم تيما ما قصد سبحان الله بلى ما قدرتم سبحانك الله وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك في كنترول دي بويدا هي عند مشاهدي كانوا جايين السلام عليكم عليكم السلام was ist wenn der Imam Jumu'ah am Beten ist muss ich auch zwei Rakat zur Begrüßung Allah yehdik wenn der Imam Jumu'ah betet dann betest du mit ihm Jumu'ah ja wenn der Imam Jumu'ah betet dann betest du mit ihm Jumu'ah du kannst nicht während der Imam Jumu'ah betet was anderes tun. Weil wenn Pflichtgebet gebetet wird, darf man nicht zusätzlich was beten. Dafür. Okay. طيب was kann man machen wenn man in eine Moschee geht und dort ist viel Bid'a und man hat keine andere Moschee in der Nähe Und wenn die Leute, die eine Sekte ist, darf man, wenn die Leute eine Sekte sind, und wenn die Leute eine Sekte ist, darf man daheim beten besser als in der Moschee? Das hängt davon ab, was sie vom Bid'a begehen, Achi. Und zweitens, wenn gibt es nur diese Moschee? Wenn es eine andere Moschee gibt, dann betest du in der anderen Moschee, wo die Sunna praktiziert wird, wenn das auch ein bisschen weit ist. Wenn das sehr weit ist, dann versuche es zwei, dreimal dort zu beten. Dann bete zwischen den Leuten, die Allah subhanahu wa ta'ala fürchten und richtiges Gebet verrichten. Wenn du anfängst, die zwei Rakat zu beten und schon auch die Ersten fangen oder der Imam fängt mit Pflichtgebet, dann musst du das Gebet brechen, abbrechen. Dann musst du das Gebet abbrechen und du musst das Gebet abbrechen und mitbeten. Ja? Ich habe gesagt, die Fragen, die nur zum Thema sind. Es gibt Moscheen, die die Liste der Mitglieder auf der Wand aufhängen und informieren, wer die Mitgliedergebühren bezahlt hat und wer nicht. Ist es erlaubt? Ist es kein Problem eigentlich. Es gibt nichts dagegen, dass man sowas macht. Mit der 62 Gruppierungen ist nicht unser Thema. Du hast mal gesagt, wenn man in der Moschee bleibt, nach Jumu'ah soll man 4 Raka beten. Soll man die zusammen oder zwei, zwei beten? Zwei, zwei beten. Zwei und dann zwei. Zwei und dann zwei, inshallah. Zwei und dann zwei. Wenn Pflichtgebet anfängt und man betet zwei Raka, Tahiyyat al-Masjid, Begrüßung der Moschee, da sollte man die Begrüßung der Moschee abbrechen und mit Pflichtgebet beten. Nach dem Pflichtgebet sollte man, die Frage jetzt, sollte man nach dem Pflichtgebet die zwei Raka'a wiederholen? Nein, du brauchst nicht. Weil Pflichtgebet hier ersetzt Tahiyyat al-Masjid. Das heißt, Tahiyyat al-Masjid ist alles, was man macht von Gebeten in der Moschee. Jedes Gebet, was man betet, angenommen eine Person hat Wudu gemacht und der will zwei Raka von Wudu beten und der kommt man in Moschee, dann kann man das machen, kein Problem. Das wird egal, was du von Gebet betest, das genug in diesem Zusammenhang. Wallahu ta'ala a'la wa a'lam. Liebe Brüder und Schwestern, aufpassen in diesem Programm. Es gibt sehr viele Leute. Der Prophet Muhammad s.a.w. sagte, meine Nation wird sich in 73 Gruppierungen, meine Nation wird sich in 73 Gruppierungen spalten. 72 gehen in die Hölle und eins ins Paradies. Die sind ja Muslime, aber 72, die haben falsche Wege genommen. Möge Allah subhanahu wa ta'ala uns bewahren. Diese Überlieferung ist sahih bei manchen Gelehrten und das ist mindestens eine authentische Überlieferung. Das bedeutet Hassan. Manche haben das als da'if einstufen wollen, aber diese Überlieferung ist mit Sicherheit sahih. Deshalb sollte man aufpassen hier im Paltok. Sollte man hier in diesem Programm aufpassen. Wie zum Beispiel, Barakallahu fikum, dieser Raum Licht des Islam. Licht des Islam. Oder zum Beispiel Ahl-Sunna Unterricht, ein Raum heißt das so. Da sollte man aufpassen, auch vor ein paar Leuten, die in manchen Räumen was sagen und was machen. Es gibt diese Licht des Islam, die sind diese Sekte Al-Ahbash, möge Allah uns bewahren. Die haben von jeder Gruppierung am schlimmsten genommen. die machen Unterricht für Kinder und so weiter. Da sollte man aufpassen, Barakallahu fikum. Es gibt auch noch eine andere Gruppe, die reden über Takfir-Themen und so weiter. Möge Allah subhanahu wa ta'ala uns bewahren. So, aufpassen. Deshalb haben wir gesagt, wenn man zum Unterricht kommt, dann Alhamdulillah. Wenn man was anderes macht, dann nein, lieber nicht. Wenn Adhan schon war und komme ich in Moschee rein, kann ich mit der Niyya in Sunnah und Tahiyyatul Masjid zusammen beten? Ja, du kannst sie zusammen beten. Das wird zum Beispiel, du willst Sunnah-Gebet beten, dann betest du Sunnah-Gebet normal und das ist für dich auch Tahiyyatul Masjid, automatisch. An wen kann ich eine Frage über einen Hadith schicken, nicht über dieses Thema? Wer kann mir da weiterleiten? Ich werde jetzt keine Fragen, die nicht zum Thema gehören, beantworten. Später kannst du das fragen. Erstmal Fragen zum Thema. Viele Brüder fangen an, nach dem Gebet zu reden und sie stören die anderen, dass sie Nafila, dass wir zusätzliche Gebete beten. Ist es erlaubt eigentlich, man sollte, wenn man sieht, dass die anderen beten, schweigen oder leise miteinander reden. Das ist nicht richtig, dass man während die anderen beten viel redet und sowas, weil das ablenkt. Aber auch eine Sache, die Nafila-Gebete sollte man zu Hause beten, die zusätzlichen Gebete zu Hause und die Pflichtgebete in der Moschee. Das gilt für Männer. Die zusätzlichen Gebete, Barakallahu fikum, zu Hause und die Pflichtgebete in der Moschee. Barakallahu fikum und möge Allah subhanahu wa ta'ala von mir und von euch annehmen. Ich denke, wir kommen zu Ende. Auf dem Weg von Koran und Sunna, auf dem Weg des Beweises, des richtigen Argumentes. والحمد لله رب العالمين وصل اللهم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته